WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute. Eine neue Woche beginnt. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir fangen wie immer mit einer offenen und freien Runde an. Also ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder Mail domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Sarah und Sarah ist 58. Guten Morgen, Sarah. Hallo Domian. Schön, dass du da bist. Ja. So, über was reden wir? Über was reden wir nun? Ich bin über 30 Jahre verheiratet. Ja. Und habe jetzt eine Liaison, was heißt keine feste Beziehung, in dem Sinne mit einem 27 Jahre jüngeren Mann. Aha, der ist jetzt dann wie alt? Wir rechnen mal kurz zurück. 31. 31, genau. Ja, die Liaison... dauert jetzt an, wie lange schon? Über ein Jahr. Ah. Und dein Ehemann weiß davon? Geht ihn nichts an. Geht ihn nichts an? Nein, das ist meine private Sache. Warum bist du mit deinem Mann überhaupt noch zusammen? Ja, also die letzten Jahre, das stimmte schon wirklich nicht. Und ich hätte mich eigentlich korrekterweise aus dieser Beziehung lösen müssen. Was stimmt denn nicht zwischen euch in der Ehe? In der Ehe ist es eigentlich so, weißt du, das Zwischenmenschliche. Keine Zärtlichkeit mehr, keine Aufmerksamkeit mehr, nichts mehr. Mhm. Und das ist schon seit über 10 bis 12 Jahren. Oh, natürlich, okay. Sexueller Bereich, total null, ne? Ja. Ja, sicherlich. Streit, viel Streit? Ja, Streit, ja, er wird schnell aggressiv oder so, das ist schon wahr. Aggressiv heißt aber nicht, dass er dich schlägt. Nee, das macht dann, das ist mehr verbal, ne? Ja. Das ist mehr verbal. Und das geht seit 10 Jahren schon so. Ja, seit 12 Jahren schon, ja, das ist wahr. Und ich denke mir, ich habe immer gedacht, weißt du, ich kann noch was an der Beziehung retten, ich könnte irgendwie noch etwas verändern. Oder ich, ja, man müsste sich mehr Mühe geben, man müsste noch mehr auf den Partner eingehen. Mhm. Aber gut, da irgendwann, also vor 10 Jahren, habe ich gesagt, nee, ich habe keinen Bock mehr. Hatte er denn Bock? Hat er sich bemüht am Anfang? Ja, also am Anfang war das eine ganz andere Sache, sonst wäre ich ja nie mit ihm zusammengekommen. Naja, nicht ganz am Anfang. Ich meine, am Anfang der Krise, so vor 10 Jahren, hat er sich da bemüht? Ja, nee, eigentlich danach ja nicht mehr. Ich habe also versucht, die Sache zu klären, mit ihm irgendwelche Gespräche zu führen. Mhm. Er hat dann auch via Internet andere Beziehungen, andere Frauen gesucht. Aha. Und ich habe das dann natürlich mitgekriegt. Das war schon sehr verletzend. Klärende Gespräche, nein, gab es nicht von seiner Seite. Er hat andere Frauen gesucht. Hat er die auch gefunden? Nö. Das ist alles nur... Das heißt, du bist ziemlich sicher, dass er nichts nebenbei am Laufen hat? Hatte. Jetzt kann er ja nicht mehr, ne? Aus gesundheitlichen Gründen. Ne? Ach, er ist krank? Ja, jetzt ist er krank. Er hatte vor kurzem einen Schlaganfall bekommen und während eines Krankenhausaufenthaltes und da geht dann nichts mehr. Ne? Wie alt ist dein Mann? Mein Mann wird jetzt 71. 71? Ja. Okay, der ist dann einiges älter als du? Er ist einiges älter. Und der Neue ist einiges jünger als du? Genau. Wo hast du den Jungen kennengelernt? Ich? Auf der Mülldeponie. Bitte, auf der Mülldeponie? Ja, genau, wir haben beide Gartenabfall. Na, das ist ja. Das finde ich sehr romantisch. Ja, eigentlich. Und so kam man ins Gespräch? So kam man ins Gespräch, ja. Das ist nicht, dass ich jetzt effektiv nach irgendjemand gesucht habe oder jemand für eine Bettgeschichte oder sonst irgendwas. Das hat sich einfach so ergeben. Ist er denn solo? Nein, er ist verheiratet und hat ein Kind, aber eine Beziehung, also dass er sich trennt, das möchte ich eigentlich gar nicht. Und hast du das rausbekommen, ob er generell auf ältere Frauen steht? Nein, eigentlich nicht. Da bist du eine Ausnahme und das erste Mal quasi. Ja. Wie ist es mit dem jungen Mann? Ja, das ist, weißt du, wenn du wieder Schmetterlinge im Bauch hast. Die hast du im Bauch. Ja, auf jeden Fall. Du bist wirklich verliebt in diesen Mann. Es ist einfach, weißt du, die Gefühlsebene. Man hat, ich habe einfach das so entscheiden lassen, wie die Gefühlsebene ist. Mhm. Ne? Mhm. Und weißt du, wenn du wieder Gefühle hast und Gelüste, die du vorher gar nicht mehr kanntest, wo du gedacht hast, nee, das ist abgeschrieben, da gehörst du nicht mehr mit dazu, das ist natürlich eine andere Sache. Und die Gelüste wurden wieder geweckt und das heißt, ihr habt auf jeden Fall guten Sex. Ja, auf jeden Fall. Wie oft siehst du ihn? 1 bis 2 Mal die Woche. Und wo trefft ihr euch? Ja, jetzt kann das ja bei mir zu Hause stattfinden, da ich alleine bin. Weil der bei einem Krankenhaus noch immer ist? Jojo. Ja. Der bleibt auch noch eine Weile. Mhm. Und vorher? Ja, vorher. Ja, du weißt ja, wo ein Wille ist, ist ein Gebüsch, ne? Ach so. Also es war immer im Gebüsch oder so? Nein, schon. Wir haben sehr viel Wald hier in der Gegend und wir haben da sehr viel Gelegenheit. Na gut, aber im Winter ist das ein bisschen ungemütlich. Ja, dann gibt es andere Möglichkeiten. Nur dann muss man nicht unbedingt in den Wald gehen. Trefft ihr euch denn nur für diese Zwecke oder gibt es auch schon mal Treffen, um mal essen zu gehen, Kino, ja, Theater? Ja, das machen wir dann schon. Je nachdem, wie lustig wir drauf sind. Wer weiß denn von dieser heimlichen Beziehung? Meine Schwägerin. Was sagt die Schwägerin? Die Schwägerin? Ja, meine Schwägerin, die weiß das. Und was sagt sie? Die sagt, du hast recht. Mhm. Ja, warum muss man eigentlich denn dahin darben? Sarah, ich will dir sagen, ich finde auch, dass du absolut recht hast. Das Einzige, was den üblen Beigeschmack bei der Geschichte, finde ich, ist, dass du nicht frühzeitig klare Verhältnisse in deinem Leben geschafft hast. Ja, da hast du recht, da muss ich dir recht geben. Mhm. Aber jetzt, es ist einfach so, er ist behindert. Jetzt geht's nicht mehr. Jetzt geht das nicht mehr. Und ich mache das Beste draus. Das heißt, wenn er wieder nach Hause kommt, ist er quasi ein Pflegefall. Das ist noch nicht mal sicher, Domian. Also, das kann sein, dass er in ein Pflegeheim muss. Ja, die Chancen sind 50-50. Wie schlecht oder wie gut oder wie schlecht geht es ihm denn im Moment? Ja, es ist einfach so, er hat also 70% der Herzaktivität verloren. Mhm. Und das kann man wohl auch nicht mehr so zurückholen. Kann er sich denn bewegen alleine? Ja, soweit, aber natürlich mit Aufstehen und Laufen ist nichts mehr, gell? Aber trotzdem, ich meine, er kann nicht alleine aus dem Bett mehr aufstehen? Nein, das geht nicht. Das heißt, er ist ein Vollpflegefall? Genau. Würdest du das denn sogar noch also hinnehmen, ihn zu pflegen zu Hause? Teilweise, wenn es möglich ist, es ist ja jetzt nun mal erst in der Reha, und wie sich das entwickeln wird, das sieht man mit der Zeit. Will er denn wieder nach Hause? Ja, er will schon nach Hause, aber ich habe es ihm schon gesagt, ob es möglich ist, ist die andere Frage. Nun ist das ja jetzt so eine Gratwanderung. Wenn das alles richtig gut bei euch wäre, wäre es wahrscheinlich möglich, dann würdest du es möglich machen. Ja, jetzt genau. Neigst du denn vielleicht eher dazu zu sagen, nein, es geht doch nicht? Die Frage ist natürlich schon, meinst du, meine Freiheiten aufzugeben? Mhm. Ja, weil ich bin ja in diesem Beruf tätig, ich bin Krankenschwester, ich weiß, was das heißt. Aber du weißt, was es heißt, aber du weißt auch, wie man es macht. Genau. Ja. Ja, ja. Mhm. Und jetzt muss ich einfach abwarten, wie sich das entwickelt, wie sich sein Wille entwickelt, nochmal auf die Füße zu kommen. Mhm. Ne? Also. Das Traurige an der Geschichte ist ja, wenn du mir erzählt hättest, wir sind 30 Jahre verheiratet, irgendwie mit der Sexualität und so, das ist alles eingeschlafen, aber eigentlich sind wir gute Freunde. Aber das seid ihr ja auch nicht mal mehr. Oder? Ja, nicht so. Mhm. Nicht so. Aber es ist immerhin so, wir waren 30 Jahre zusammen. Ich möchte ihn jetzt natürlich auch nicht einfach hinten runterkippen lassen. Mhm. Das finde ich jetzt auch in der Situation, dass da, wenn es irgendwie geht, auch eine gewisse Verpflichtung ist, dass man dann auch bei einem Menschen bleibt. Ja, das mache ich auch. Und also, dann kannst du dir nebenher ja deine Freiheiten leisten. Die leiste ich mir. Also so. Das gebe ich nicht mehr auf, weil ich irgendwo gemerkt habe, hallo, du lebst ja noch. Finde ich in diesem Punkt auch völlig in Ordnung, da nun nicht mit der Wahrheitswalze durchs Leben zu gehen. Denn er ist ein kranker Mann, was willst du ihm das Leben damit noch schwer machen? Nein, da mache ich. Das machen wir auch immer ganz diskret. Ne? Mhm. Weil ich habe denn jemand, der dann einfach bei ihm ist, damit er nicht alleine ist. Mhm. Und so wird das arrangiert, das Ganze. Das wird arrangiert. Ja, das finde ich so auch völlig in Ordnung. So kann man das auch machen. Weißt du, eines Tages ist es so, dann irgendwann ist er nicht mehr da. Mhm. Und ich muss dann auch mein Leben leben. Mhm. Soll ich warten, bis er dann mal stirbt und danach gucke ich dann und denke, ja, was mache ich jetzt? Habt ihr eigentlich gemeinsame Kinder? Ja, drei. Drei sogar? Die sind aber alle erwachsen. Aber die wissen auch nichts von der Lesung? Nein. Was würden die sagen, wenn die das erfahren, was die Mama macht? Also, ich weiß nicht, ob sie begeistert wären. Aber weißt du, ich sehe das einfach als ein Stück ganz Privates für mich. Mhm. Ne? Und jeder hat ja so auch eine Sache, die ganz privat ist für ihn. Mhm. Also Sarah, ich finde das völlig in Ordnung, was du da machst. Und wenn du, soweit es möglich ist, noch redlich jetzt zu deinem Mann stehst und ihm das Leben, soweit als möglich, erleichterst, aber dein Leben nebenher lebst, finde ich das völlig in Ordnung. Ja, das mache ich auch. Genieß es. Du hast lange im Trocknen gestanden und wenn du jetzt noch schöne Sachen erlebst mit jemand anderem, warum nicht? Ja, deswegen möchte ich so allen Frauen sagen, die so in der gleichen Situation sind, versucht es auf einem anderen Weg. Auf einem anderen Weg, aber versuchen. Ja, sicherlich, weil viele sagen ja danach, ich bin schon zu alt und hier und das. Ne? Aber ich denke mir, bei uns in unserer Relation, da spielt jetzt nicht das Geld eine Rolle, kein Beruf eine Rolle, sondern einfach, wir sind zusammen und fertig. Gab es am Anfang von deiner Seite aus so eine gewisse Hemmung? Ja, sicherlich. Weil du dich zu alt gefühlt hast für ihn? Ja, ich dachte auch, hey, das könnte mein Sohn sein. Was will der von mir alten Schachtel, ne? Hast du wahrscheinlich. Ja, das dachte ich mir. Ja. Da hast du völlig recht, ne? Aber er hat mir enorme Komplimente gemacht. Und jetzt ist das ganz frei und hemmungslos. Ja. Ne? Sehr gut. Aber ich will auch nicht, ich meine, er hat Familie. Ich würde niemals sagen, löse dich von deiner Familie. Mhm. Ich sage immer, wir genießen die Momente, wo wir zusammen sind. Mhm. Vielleicht eines Tages wird sich das Blatt wenden und du hast andere Interessen. Mhm. Ich möchte natürlich auch nicht, diese Erfahrung nehmen, die er noch im Leben machen will. Mhm, natürlich, ja. Das ist Sarah, ja ganz klar. Also so, wie du es gerade beschrieben hast, mach es. Ich finde es völlig in Ordnung. Und er wiederum muss das mit seinem Gewissen ausmachen, dass er seiner Frau fremd geht. Das ist ein ganz anderes Bier. Da hast du dich gar nicht drum zu kümmern. Ja, darüber haben wir gesprochen. Es ist schlicht einfach. Seine Frau ist etwas sehr religiös. Und Sex zählt nur, um schwanger zu werden. Ach du Joghurt. Ja, das gibt es heute auch. Das ist noch ein anderes großes Thema. Das ist noch ein großes Thema, ja. Mach es, genieß das Leben und freu dich, ich habe lang genug zurückgesteckt und habe es nicht genossen. Und ich möchte jedem der Mut machen, du lachst, ne? Also, aber doch, es gibt noch ein Leben, ja. Ich wünsche viel Glück und alles Gute und viel Spaß. Dankeschön. Tschüss, Sarah. Ciao. Einen Anruf, dir eine schöne Zeit. Tschüss, ciao. Ich habe heute, ihr Lieben, im neuen Spiegel einen Artikel gelesen, der mich etwas erstaunt hat, nämlich, dass in Deutschland ganz nach amerikanischem Vorbild oder südamerikanischem Vorbild die evangelikalen Bewegung immer stärker wird. Also das sind evangelische Freikirchen, die sehr konservativ ausgerichtet sind, aber die sich nach außen hin relativ modern geben und das sind richtige Happenings, die Gottesdienste mit viel Musik im Freien und unter Zelten und so weiter. Aber dahinter steckt eine erzkonservative Einstellung und Haltung und man schrieb in dem Artikel, dass eben auch sehr viele junge Leute und junge Familien sich dort versammeln. Vielleicht hat der ein oder andere Evangelikale, der uns zuschaut oder zuhört, mal Lust mit mir zu reden und ein bisschen was über diese Strömung und diese Kirche zu erzählen. Aber an sich heute freie Themennacht 0800 220 50 50. Hier ist Anne. Anne ist 61. Guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Domian. Hallo, Anne. Um was geht's? Ja, um was geht's? Ich habe letzte Woche, Dienstag, ist mir mein Bruder sehr plötzlich weggestorben. Mhm. Und ja, war es ein bisschen unglücklich, er war nicht vorher krank. Das hat dann, wann war denn, am 28. April war ich bei ihm, irgendwann drängte mich dahin und hat er mir schon erzählt, ihm geht's nicht gut. Lebt ihr alleine? Ja, der ist genauso allein wie ich auch. Mhm. Und habt ihr weit auseinander gelebt? Ja, ich wohne in Mülheim und er Dorsten. Das sind wie viele Kilometer? Ja, das sind immerhin 50 Kilometer. Ah ja, okay. Mhm. Ja, ja, und aber irgendwie, ich habe immer so ein Bauchgefühl für irgendwie was. Und am Mittwoch habe ich dann, wir telefonieren auf, wir haben auf Wochen nicht telefoniert, aber irgendwas hat mich getrieben, ihn anzurufen und zu sagen, wie geht's dir? Ja, und dann hatte ich ihn am Telefon ganz, ganz schlimm am Weinen und sagte, die Ärzte glauben mir nicht, die sagen, ist alles in Ordnung, ich kann nicht mehr, ich kriege keine Luft mehr, Anne, hilf mir. Ich sage, ruf dir den Notarzt, ich kann nicht, bitte mach du für mich und ich falle hier um und nee, ich darf nicht umfallen, ich sage, du musst am Telefon, ich sag, ich melde mich oder ich rufe da sofort an. Sofort Notarzt von Müller, die wollte mich ja nach Dorsten, nee, das geht nicht, ich sag, die Zeit, ihr müsst ja jetzt irgendwie sehen. Mhm. Na, dann hatte ich 5 Minuten später bei ihm angerufen, ob sich jemand gemeldet hat. Und er sagte, ja, und war immer nur, ich kann nicht mehr, ich kriege keine Luft und ich stehe am Fenster. Ich sage, du musst jetzt an der Tür bleiben. Ich sage, die kommen jeden Moment, mhm. Ja. Und er sagte, er hört sie dann auch. Da war ich erstmal ein bisschen beruhigt. Also er ist dann ins Krankenhaus gekommen? Ist ins Krankenhaus. Und was hat man diagnostiziert? Ja, ganz schlimm. Ich habe dann von der Feuerwehr erfahren, wo sie ihn hingebracht hatten. Und habe dann, das war aber so 3, 4 in der 3, dann im Krankenhaus angerufen und direkt einen Arzt bekommen. Was hat er denn nun? Er hatte, das Herz hat seine Pumptätigkeit aufgegeben. Mhm. Er hatte Blut in den Lungen. Mhm. Blutstürze im Krankenwagen, noch 2 Herzinfarkte bekommen. Ach du lieber Gott. Ja. Und er ist dann infolge dieser Erkrankungen, ist er auch gestorben? Ja, ja, irgendwo, aber er hat noch eine Woche hat quasi noch gelebt. War er in dieser Woche noch ansprechbar? Hast ja, es war so, er war ja von Mittwoch bis Sonntag auf Intensiv. Mhm. Davon bis Samstag intubiert und im künstlichen Koma. Mhm. Montag kam er auf Normalstation. Mhm. Dienstag war er nochmal auf Intensiv zur Überwachung, wie sie so sagten, hätte wieder schlecht Luft gekriegt. Und dann war ich eigentlich, ja, jeden zweiten Tag, weil mir geht's auch nicht so besonders gut, war Sonntag noch einen ganzen Tag da. Also der Sonntag, bevor er dann am Dienstag gestorben ist? Ja. Mhm. Wie war er denn da so drauf? Eigentlich war alles okay. Und ich sag mal, wie geht's auch, alles gut und ich mache alles langsam, ich laufe wie eine Schildkröte, aber alles gut. Soweit. Aber dann ist er am Dienstag verstorben. Jo, dann ganz quasi doch noch unerwartet. Weil ja, ja, ja, ja. Wenn mir das am Sonntag einer gesagt hätte, ich gesagt, nee, das kann nicht sein. Am Montag habe ich auch versucht, ihn zu erreichen. Erwischte ihn nicht, habe wieder auf der Station angerufen, die mir dann sagten, ist intensiv, rufen Sie da an. Wie ist er denn gestorben? Ist er leicht? Ich bin dann abends, nachdem ich nochmal angerufen hatte, um halt noch mit meiner Tochter dann hingefahren, weil an dem Tag ging es mir so schlecht, hätte selber gar nicht fahren können. Und die war vorher arbeiten und die sagt, der Arzt, also es ist ganz schlecht, das Herz schlägt zwar noch, aber die hatten ihn dann schon über Stunden reanimiert an dem Montag. Mhm. Ja, mal das erste Mal 10 Minuten, dann 30 Minuten und kurz bevor wir kamen nochmal 1,5 Stunden. Musstest du denn in irgendeiner Weise eine Entscheidung treffen, zum Beispiel ja, das Reanimieren aufzugeben? Genau, ja. Also das musstest du? Ja, das war so schlimm, so eine Entscheidung zu treffen. Ne? Wie genau lautete die Entscheidung? Die Entscheidung lautete so, dass ich habe den Arzt gefragt, oder der Arzt sagte mir dann schon, der kam dazu und sagt, also er wird ohne Maschinen, geht gar nichts. Und wenn er wach werden würde, durch diese lange Reanimation, wird er Hirnschäden haben zu 99%. Dann standst du also vor der Frage, wann und ob man die Maschinen abstellt. Ja, weniger, sondern vielmehr davor, dass der Arzt sagte, wenn jetzt nochmal ein Herzstillstand stattfindet und der wird passieren, was tun wir dann? Mhm. Und ich wusste genau, er wollte kein Pflegefall sein. Also man hätte ihn nochmal reanimieren können. Aber es hätte im Ende nichts gemacht. Und du musstest die Entscheidung treffen, wir reanimieren dann nicht mehr. Nein, weil ich habe zum Arzt gesagt, welche Chancen habe ich, dass ich ihn nochmal gesund zurückbekomme? Und da hat er gesagt, keine. Das war eine ganz klare Aussage. Ja. Und du hattest mit deinem Bruder früher mal darüber gesprochen? Eigentlich nicht, weil die Situation gar nicht sich geboten hat. Er war vorher nicht krank. Oder ja gut, aber über sowas muss man immer sprechen, auch wenn man nicht krank ist. Aber sowas spricht man ungern und selten. Also das ist einfach so. Das ist ein Thema. Das heißt, es gab auch keine Patientenverfügung? Nein. Und da ich also die einzige noch direkte Angehörige von ihm bin, Aber du kanntest ihn ja eben gut und konntest es gut einschätzen. Ja, das konnte ich sehr wohl, weil es war zum Beispiel auch ganz schlimm. Also als er da an dem Wochenende davor auf Intensiv war, hat man ihm dann Samstag den Schlauch gezogen, Ja, man stolpert ich immer so Worte. Und Sonntag ist er dann da auf der Station, da war er auch noch nicht so viel gewaschen worden und auch untenrum, und das war ihm so unangenehm, das war so schlimm für ihn, ne? Das heißt, du bist für dich mit dir im Reinen, dass du die richtige Entscheidung getroffen hast? Ja, nach Aussage der Ärzte auf jeden Fall und auch nach dem, was dann hätte kommen können, schon, aber trotzdem belastet einen das, ne? Ich glaube, das ist auch ganz natürlich, dass einen das, selbst wenn man hundertprozentig recht hat, dass einen das zumindest eine gewisse Zeit belastet. Weil man ist ja in dem Moment quasi Herr über Leben und Tod. Aber du hast dich ja nun sehr gut beraten mit den Ärzten. Du bist beraten worden von den Ärzten und die haben letztendlich es dir ja in der Richtung auch nahegelegt. Ne? Ja, mehr oder weniger. Ich meine, wenn die Chance bestanden hätte, da weiß ich nicht, durch ein Wunder da unter den Geräten nochmal. Natürlich, wieder, dann hätte man es gemacht, Da wäre ich der glücklichste Mensch gewesen. Ja. Ne? Wie war mit der Aussicht, er wird kein gesunder Mensch mehr werden. Ne? Er würde wahrscheinlich ein Schwerstpflegefall sein. Wenn überhaupt. Naja, wenn überhaupt, also das wäre immer wieder passiert, weil das Herz zu schwach war. Das hatte nur noch 20% Leistungsfähigkeit. Und ich glaube, Anne, du hast das Richtige gemacht. Ja, das ist bitter, das ist so bitter. Ne? Mir sind viele Menschen weggestorben in letzter Zeit, aber... Was meint denn deine Tochter? Für die war das auch heftig und die hat auch da der Entscheidung auch so zugestimmt. Hat ne? auch zugestimmt. Naja. Jetzt musst du dich um die ganzen... Formalitäten kümmern, Beerdigung und so weiter. Ja, Beerdigung ist jetzt Donnerstag, die Woche müssen wir über die Bühne bringen. Ne? Ja, hast du Angst davor? Ja, ich habe da schon Angst vor. Das glaube ich. Ich habe viele Menschen in den letzten Jahren oder mehrere Menschen in den letzten Jahren beerdigt. Meine Eltern, meinen Mann und weiß ich nicht was alle. Aber keiner ist mir so sehr nah gegangen wie er jetzt hier. Ne? Ja, verstehe. Weil du so nah an der Entscheidung warst. Oder? Ja, weil wir auch, ja das, ja, ich hab, bei meinem Vater musste ich auch die Entscheidung treffen. Und aber wir hatten ein anderes Verhältnis. Meine Eltern wir hatten da nicht so wirklich tolles Verhältnis. Wir hatten im Prinzip nur uns beide. Und da bricht ja jetzt auch ein ganz vertrauter Mensch weg. Ja, das er war immer so, wenn Not am Mann war, mein Pflegekind quasi auch noch, ne? Wie alt ist er geworden? 56. Ja, das ist natürlich sehr jung noch. Ja. Sehr traurig. Ja. Anne, das tut mir sehr leid, was passiert ist. Und ich glaube, jeder, der einen Menschen verloren hat, kann sich in dich hineinfühlen, was du jetzt empfindest. Ja. Ich glaube, dass du die richtige Entscheidung getroffen hast. Ja, das sagt mir jeder auch. Aber wie gesagt, irgendwo hat man es immer so ein bisschen noch im Kopf. Ja. Deswegen möchte ich, dass wir uns noch ein bisschen mit dir beschäftigen. Das heißt, die Anna, meine Psychologin heute Nacht, die ruft dich jetzt nochmal an. Dann könnt ihr auch nochmal darüber sprechen. Einverstanden? Ja, gerne. Dann lege ich jetzt auf. Dann legst du bitte auf, Anne. Und ich wünsche dir alles Gute und komm gut durch den Donnerstag, wenn jetzt die Bühne ist. Ja, danke, Domian. Auf Wiederhören. Alles Gute. Ja, okay. Tschüss. Auch. Ciao. Hier ist Anton. Anton ist 31. Guten Morgen, Anton. Hallo, guten Morgen, Domian. Anton. Oh, ja, nach so einer Geschichte, Mensch, da habe ich ja jetzt gerade richtig, muss man erstmal verdauen. Ja, um was geht's bei dir denn? Hätten jetzt gerade ein bisschen schwierig. Ja, was völlig anderes. Ich meine mich daran zu erinnern, dass du schon mehrfach gesagt hast, dass so Esoterik und so weiter, dass du da nicht so dran glaubst. Und, ne? Habe ich da richtig informiert? Ja. Ja, in der Richtung. Ich stehe dem Ganzen eher skeptisch gegenüber, ja. Ich auch, total. Ne? Ja. Für mich ist totaler Schirlefanz, Humbug und keine Ahnung. Und ja, das erstmal so als Einleitung. Ich bin, wenn ich das mal so sagen darf, sehr selbstreflektierend und denke immer, wenn es mir schlecht geht, finde ich raus, woran es geht und dann handle ich. Ne? Das hat auch immer so ganz gut geklappt. Und jetzt vor einem Jahr hat das aber nicht mehr geklappt. Wo ich dann immer depressiver, die Stimmungskurve senkte sich immer weiter nach unten und ich habe nicht verstanden, warum das so ist. Es gab keinen Anlass. Es gab keinen Anlass. Freunde, Familie, der Partner, keiner konnte mir irgendwie helfen und ich war immer verzweifelter. Ach, du warst sogar zu der Zeit in einer Partnerschaft? Jetzt auch immer noch, ja. In einer guten, in einer funktionierenden? Wir haben geheiratet jetzt. Ah, ja. Alles super. Okay. Ja. Jedenfalls hatte er mir dann gesagt, er hat jemanden kennengelernt, die macht Reiki. Also ja, ich kann es selber gar nicht so genau erklären, was Reiki ist. Aber erklär es trotzdem mal vielleicht. Es ist halt, ja, kommt halt aus dem Esoterischen. Reiki soll das Bewusstsein ausschalten, das Unterbewusstsein ankurbeln und dadurch soll dann halt aus dem Unterbewusstsein quasi herausgeholt werden, was läuft da schief in dir, was ist das Problem. Auf die Idee war ja der alte Freud auch schon mal gekommen, ne? War das, ja. Aber egal, ja. Naja. Jedenfalls, man greift dann irgendwann nach jedem Strohhalm so mehr. Ne? Ich war fix und fertig und habe gedacht, gut, dann mache ich das, bin dann hingefahren, habe dann eine sehr nette Dame da kennengelernt. Achso, du hast ja entschieden, gedacht, ich gehe jetzt mal zu einer Reiki-Sitzung. Ich mache jetzt mal die Reiki-Sitzung, weil er mir das so empfohlen hatte. Und dann habe ich dann auch gleich zu ihr gesagt, weißt du, ich freue mich, dass wir das jetzt machen, bin auch sehr dankbar, aber ich sage dir gleich, ich glaube da nicht dran. Mhm. Das fand ich schon ziemlich geil, dass sie gesagt hat, pass auf, Anton, Glauben kannst du in der Kirche, brauchst du gar nicht glauben. Lass mich einfach mal machen und lass dich einfach mal treiben. Ich mach das schon. Lass dich einfach darauf ein, was ich dir sage. So, ne? Na gut, und dann war ein sehr langes Vorgespräch. Das fand ich schon ziemlich gut. Also die hat sich da wirklich total in mich hineinversetzt. Und da hat sich auch schon so leicht mein Problem herauskristallisiert, was in mir los ist. Nämlich, dass ich ein Problem damit habe, älter zu werden. Ich werde älter, meine Umwelt wird älter, irgendwann wird meine Mama mal sterben, die wird auch nicht jünger, irgendwann werden meine Menschen, die ich liebe, werden sterben. Da habe ich halt ein Problem mit, ne? Wir hauen mal schnell ein Kompliment raus. Du klingst gar nicht wie 31, sondern wie 26. Dankeschön. Das hört man doch gerne, wenn man nicht älter werden will, ne? Jetzt fliege ich erstmal durchs Zimmer, ja. Nein, ich habe vielen Dank. Okay, aber erzähl weiter, ich will gar nicht ablenken. Die eigentliche Reiki-Sitzung hat dann erstmal begonnen nach diesem langen Vorgespräch. Ich sollte mich halt hinlegen, wie gesagt, Bewusstsein ausschalten, Unterbewusstsein ankurbeln. Mhm. Und sie meinte, weil man denkt ja immer, auch wenn man im Bett liegt, man denkt ja immer an irgendwas, das soll man aber nicht machen. Um das Ziel zu erreichen, das Bewusstsein auszuschalten, sollte ich mir immer den Satz sagen, woher bekomme ich meinen neuen Gedanken oder so ähnlich, oder woher bekomme ich meinen nächsten Gedanken? Das solltest du denken, woher bekomme ich meinen nächsten Gedanken? Damit trickst man quasi das Bewusstsein auf und kurbelt das Unterbewusstsein an. Indem man denkt, woher bekomme ich meinen neuen Gedanken? Indem man sich quasi dann immer, wenn man anfängt, was an irgendwas zu denken, dann sagt man, woher bekomme ich meinen neuen Gedanken? Und damit trickst man das Bewusstsein auf. Aber man könnte doch irgendwas denken. Irgendwie, ich habe eine Beule in meinem Auto. Und wenn ein neuer Gedanke kommt, denke ich wieder, ich habe eine Beule in meinem Auto. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das irgendwie der magische Tricksatz, wenn ich es richtig verstanden habe. Und damit scheitert es darauf. Jetzt lag ich da, sie meinte, es könnte passieren, dass ich halt so Filmsequenzen sehe oder Bilder sehe. Sie dachte, was auch immer passiert, ich soll es durchlaufen lassen, soll es nicht bewerten, wir reden hinterher drüber, ich soll es einfach durchlaufen lassen. Mhm. Muss ihr halt vorstellen, wie ich da lag. Augen zu. Ich wusste noch, dass sie ihre Hände über mich machte. Das hat sie mir gesagt. Sie sei so der Leiter irgendwie von Energie. Und ich dachte mir, okay, die macht jetzt bestimmt Grimassen oder ne, da läuft versteckte Kamera oder keiner. Ich habe mir halt ein bisschen verarscht vorbekommen. Mhm. Ja, und dann kam der erste Film. Und ich dachte, was hat sie mir für Drogen in den Tee gemacht? Das kann doch nicht sein. Also der erste Film, der vor deinem inneren Auge ablief. Vor meinem inneren Auge. Und es ist wirklich nicht wie so ein nebelverschleiertes, nicht erkennbares, sondern wirklich klipp und klar, eindeutig mit allem, was dazu gehört. Was war das für ein Film? In einem Film. Vier Filme habe ich gesehen. Der erste Film war eine kurze Sequenz, musst du dir vorstellen. In einem Wald, ein weißer Wolf, der Zähne knirschend, die Haare waren oben, ne? Der Nackenfell, der stand vor mir, hat mich angeknirscht. Die nächste Filmsequenz war so vogelperspektivenmäßig, dass ich eine Marmortreppe in einem Affentempo nach oben laufe, wie auch immer, oder fliege, keine Ahnung. Und ich war total neugierig, was passieren würde, wenn ich oben ankommen würde. Bevor ich aber oben ankam, war die Filmsequenz leider zu Ende. Mhm. Das nächste war, dass ich von ganz weit weg auf einen Berg hinzugeflogen bin. Da stand ein, dann habe ich dann irgendwann gesehen, dass ein Mann mitten im Berg drinnen stand, der so andächtig nach oben geschaut hat. Mhm. Und desto näher ich kam, umso deutlicher konnte ich das halt erkennen. Das war einer, keiner, den ich kannte, hatte so ganz glatte Haut, aber so weiße Haare. Also okay. War darauf zu schließen, dass es vielleicht ein älter ist. Und der letzte Film war, jetzt musst du dir vorstellen, so eine dunkle Straße. Die Straße ist abschüssig, es hat geregnet. Und dann bildet sich also zwischen Fußweg und Straße bildet sich also eine Wasserrinne, ne? Mhm. Und auf dieser Wasserrinne ist ein aus Zeitungspapier geformter Schwan entlang geflossen. So. So, jetzt haben wir vier Sequenzen gehört, die man auch so träumen kann, irgendwelches surreal, irrationales Zeug. Die erstmal überhaupt keinen Sinn machen. Und nu? Weil ich genauso bin ich halt auf, sie hat dann gesagt, so, wir sind ne, jetzt aufhören, ich weiß nicht, wie lange ich da lag, ich glaube eine Viertelstunde, 20 Minuten. Und sie sagt, ey, was hast du gesehen? Hätte ich gesagt, pass auf, ich sage dir jetzt, was ich gesehen habe, das ist aber totaler Schwachsinn, das macht alles überhaupt keinen Sinn, das hat überhaupt nichts mit meinem Problem zu tun. Ne? Mhm. Habe ich ihr das alles gesagt, da sagte sie, mein lieber Anton, erstmal ist dir vielleicht aufgefallen, dass die Farbe weiß durch alle Filmsequenzen, weil sie durchgerattert ist. Ist mir nicht aufgefallen. Der weiße Wolf, die Marmortreppe war weiß, der Typ, der die weißen Haare hatte, und der Zeitungspapierschwan ist ja auch weiß. Das ist wohl eine positive Farbe in der Esoterik. Ja. Mach ich die Analyse nicht zu genau, ich bin schon ganz unruhig, ich will jetzt die Auflösung hören. Der Wolf zählt als Warnsymbol in der Esoterik, es ist das mit deiner Seele nicht in Ordnung. Das mit der Marmortreppe bedeutet, ich hab's ganz eilig. Also so ist es auch, ne? Ich will schnell vorankommen, das Problem muss schnell gelöst werden. Ich will, ne? So. Okay. Die anderen beiden waren schon ein bisschen genauer. Dieser Typ im Berg, das, wie gesagt, das steht dafür, ich muss mir das vorstellen, man ist halt nur so alt, wie man sich fühlt. Okay. Das heißt, der hat zwar weiße Haare und ist höchstwahrscheinlich schon in einem gewissen Alter, aber eine ganz glatte Haut. Was sagt uns das? Ganz kurz noch das letzte Bild, das soll halt heißen, der Schwan, Fluss des Lebens, das heißt, man geht auf mit dem Leben, so ungefähr, aber der Fluss ist, man wird halt älter, ob man will oder nicht. So, dieses Wissen hat mich so glücklich gemacht, ich fand das so toll, ich hätte Bäume aufgehalten. Ach so, diese Interpretation dieser Filmsequenzen hat dir geholfen? Endlich wusste ich, was mein Problem war und endlich konnte ich anfangen, damit zu arbeiten. Und was habe ich gemacht? Genau das, was du nämlich gerade auch gesagt hast. Ich bin zu meiner Mama gefahren und habe dann gesagt, lass uns mal so eine Patientenverfügung machen, beziehungsweise mit Hilfe meines Partners, ne, der ist da so in der Krankenpflege tätig und hat dann so vorbereitet. Das hat mir irgendwie so gefallen. Aber hör mal, wenn ich es gerade richtig verstanden habe, hatte die doch vorher schon gesagt, ihr Problem ist, dass sie nicht älter werden können. Und dann kamen erst diese Träume. Oder habe ich es falsch verstanden? Doch, das haben Sie richtig verstanden. Das kam im Vorgespräch schon raus. Aber da war ich ja schon glücklich, weil Freunde, Familie, Partner, keiner konnte mir irgendwie helfen, durch Gespräche herauszufinden, was mit mir los ist. Und diese fremde Person hat sich da so in mich hineinversetzt und hatte schon diesen Verdacht, dass es in die Richtung geht. Das heißt, du warst einmal bei dieser Reiki-Frau und nun ist gut. Das hat mir völlig ausgereicht. Und nun hast du keine Angst mehr, älter zu werden. Es gehört halt dazu, ich beschäftige mich damit, ne? Wenn ich ganz ehrlich bin, klingst du nicht wie 31, sondern wie 41. Wie 41? Jetzt mag ich dich nicht mehr, ich war so ein Fan von dir. Nein, du hättest jetzt sagen müssen, wenn das gewirkt hat, die Reiki sitzen, hättest du sagen müssen, ja na und? Das ist doch toll. Das war eine Falle, ja, stimmt. Nein. Ja, das klingt ja doch harmlos. Ich dachte, die hätte jetzt mit Hokuspokus da irgendwelche Geister beschworen oder sowas. Das ist ja noch. Ich meine, so in der Richtung arbeiten ja auch viele Psychoanalytiker oder Psychotherapeuten. So nicht genau so, aber so Richtung ähnlich, sage ich mal. Für mich war das die Erfahrung per Excellence. Naja, es gibt ja den schönen Satz, Recht hat der heilt. Und wenn diese Frau dir mit dieser Interpretation geholfen hat, aus deiner Krise rauszukommen, ist aber sowas von, ja. Ja, das ist doch völlig in Ordnung. Das ist gut. Ja, finde ich auch. Und du hast wirklich jetzt ein entspannteres Verhältnis zum Älterwerden? Ich auch angefangen daran zu arbeiten und das aufgebaut. Na klar, ja, sicherlich. Sehr gut, dass du es gerade gesagt hast. Ich wollte die Anne nicht vorhin ein paar Mal unterbrechen. Diese Patientenverfügung, das ist so wichtig. Das ist für ganz junge Leute wichtig und das ist für alte Leute wichtig. Und weißt du, was haben wir auch gemacht? Wir beide haben das auch gemacht. Ja, man sitzt, 10 Minuten. Plus Vorsorgevollmacht, das ist sehr wichtig, dass man eine Patientenverfügung hat, plus Vorsorgevollmacht. Die Formulare kann man sich beim Bundesjustizministerium zum Beispiel runterladen. Richtig. Und die Landes. Weißt, weißt du, also ganz kurz meinen Papa gestunden und da gab es nichts dergleichen und ich habe mich dann halt um alles gekümmert mit Beerdigung und so weiter und es war so, nach wie vor immer noch so, so schwer für mich, das alles zu tun, nicht zu wissen, was er eigentlich wollte. Ja, ganz schlimm. Das, man muss vorher sprechen. Schrecklich. Die meisten Menschen trauen sich das nicht. Was, Schlussfrage, Anton, nachdem du jetzt so ein bisschen in die Psychosphären eingedrungen bist, glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Oh, gute Frage. Nein, ich glaube ich nicht dran. Ich glaube, das Licht ist aus und dann. Stecker raus, ja, tote Maus. Ich wünsche es mir, aber ich glaube nicht daran. Okay. Gut, Anton. Ja, danke, dass du uns ein bisschen erzählt hast. Und wie gesagt, wichtig ist nur, dass es dir gut geht. Total, ja. Ich habe mich sehr gefreut, mal mit dir zu sprechen. Schöne Grüße an deinen Liebsten. Da sieht richtig aus. Dankeschön. Tschüss, Anton. Gut, ne? Ciao. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, wir haben 1.35 Uhr. Ich möchte euch unser Thema vorstellen. In dieser Woche, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heißt das Thema Ich bin außergewöhnlich. Und ich möchte folglich gerne mit Leuten sprechen, die das von sich sagen. Ja, ich bin irgendwie ein außergewöhnlicher Typ. Ich bin extrem schön, ich bin extrem reich oder extrem intelligent. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die sich selbst beeindruckend finden, aus welchen Gründen auch immer, die ein besonderes Talent vielleicht haben, vielleicht ein mediales Talent, vielleicht seid ihr ein Medium und könnt mit Toten oder mit Geistern oder mit Engeln reden. Das könnt ihr mir erzählen, da bin ich sehr interessiert. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die jenseits der Norm leben, wie auch immer oder was auch immer sie tun und die eine ausgefallene Sexualität praktizieren. Also wer von euch empfindet sich als außergewöhnlich und sagt, eigentlich entspreche ich überhaupt nicht so der Norm, dem ganzen Einheitsbrei, was man so rundherum sieht, ich bin was Besonderes. Wenn ihr das sagt und mir von euch erzählen wollt, dann meldet euch doch schon mal unter domian@wdr.de oder ruft am Mittwoch vor der Sendung und auch während der Sendung an. Freitagnacht heute am Montag. Hier ist Jörg. Jörg ist 48. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Jörg. Um was geht's? Ja, es geht darum, du hast ja einen Aufruf gemacht, dass sich Leute, die mit Evangelikal was zu tun haben, sich mal melden sollten. Das wollte ich damit gerne tun. Ah, du gehörst dieser Richtung an. Ich gehöre dieser Richtung an. Ich bin Friedrich bzw. Pastor einer dieser sogenannten Evangelikalen. Aber erstmal grundsätzlich zu dem, was du von der USA erzählt hast. Ja. Man kann das mit der USA, mit Deutschland überhaupt nicht miteinander vergleichen. Mhm. Denn ich möchte es mal einfach mal ganz plakativ sagen, dass wir in Deutschland den Verstand, wenn wir die Bibel lesen, nicht ausschalten. Nochmal, ich habe gesagt, dass wir in Deutschland den Verstand nicht ausschalten, wenn wir die Bibel lesen. Achso, und du meinst, die Kollegen in Amerika schalten den Verstand aus, wenn sie die Bibel lesen? Ja, mindestens bei einem George W. Bush, der sagt, er liest die Bibel, aber dann herzlich wenig davon verstanden hat. Lass uns gleich bei der Bibel bleiben. Nimmst du oder nehmt ihr die Bibel wörtlich? Also, ist mal vom Neuen Testament erstmal in jedem Fall, weil einfach unterschiedliche Leute dann geschrieben haben, haben die andere Sichtweisen. Mhm. Nur ein Beispiel, Lukas erzählt genau, was von Kreuz ist tot geschehen ist. Du musst versuchen, ein bisschen deutlicher zu sprechen. Ich verstehe dich. Also das Neue Testament, das Neue Testament nehmt ihr nicht wörtlich? Nehmen wir sehr wörtlich. Sehr wörtlich, okay. Sehr wörtlich, weil zum Beispiel Lukas genau beschreibt, was beim Kreuz geschehen ist. Und er stellt sich auch selber als Historiker und Akademiker dar in der Apostelgeschichte. Und bei Matthäus beschreibt es so, und sie standen und sahen von Ferne zu. Also das ist ziemlich genau, wird beschrieben, was passiert ist aus von unterschiedlichen Sichtweisen. Nun sagen ja die Vertreter der evangelischen, der großen evangelischen Kirche, dass man das eben nicht mehr wörtlich nehmen soll, weil das das historisch eingebettet ist. Ja, weil es vielleicht auch durch Übersetzungsfehler in den Jahrtausenden zu einer anderen Darstellungsform gekommen ist, sondern man muss die Hauptrichtung kapieren und verstehen und nicht das wörtlich übersetzt ernst nehmen. Also, erstens mal, die können beweisen, dass sie mit ihrer Richtung da richtig liegen, weder ich kann beweisen, dass es genauso gewesen ist. Aber wenn man Historiker hinzuzieht und dass die sogenannte Wissenschaft hinzuzieht, ist das also ziemlich klar und deutlich, was geschehen ist, wenn man jetzt konkret sagt, die Bibel ist 70 nach Christus geschrieben worden, weil die konnten das ja von der Ist ja eine verdammt lange Zeit, ne? 70 Jahre, da kann viel dazu gedichtet worden sein. Ich wollte damit nur mal eben sagen, die sagen, das muss nach 70 Jahren geschrieben sein, weil die konnten das von der Zerstörung Jerusalems ja gar nicht wissen. Gut. Aber das vielleicht vorher eine Offenbarung, wie jetzt auch mit, wo die Gott mit Engeln gesprochen hat, und so, dass denen vorher gesagt wurde, halte ich für gar nicht so unglaublich, ne? Mhm. Wenn Einstein schon sagt, ich sag das nur als, er sagt, es mag ungewöhnlich sein, aber nicht unmöglich. Und an den Wissenschaftler halte ich mich dann lieber als an irgendwelche hanebüchenen Theorien, die sonst noch alles gibt. Jetzt erklär doch mal dem unbescholtenen Bürger, der gar nicht so weiß, was ist denn evangelikal überhaupt? Erklär es uns doch mal in ein paar einfachen Sätzen. Ja, ich versuche das mal. Also, wir sind Leute, die daran glauben, dass Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist und von Gott auferweckt worden ist. Das ist nichts Neues. Das ist nichts Neues, aber vielleicht neu, dass Gott mit uns jetzt hier auf der Erde schon eine ganz konkrete persönliche Beziehung haben will. Ist auch nicht so ganz neu. Das, ja, aber es geht, wenn du mal in der Politik hörst, es geht um das christliche Menschenbild. Das ist was ganz anderes. Ne? Wie steht ihr, also ihr seid freie evangelische Gemeinden, ihr gehört der Amtskirche an, das muss man nochmal dazu sagen. Also es gibt da ganz verschiedene Facetten. Es gibt eine sogenannte Allianz, wo viele von uns dabei sind, wo wir auch gemeinsam Dinge machen. Zum Beispiel in Köln, das wirst du ja vielleicht auch mitgekriegt haben, ist ja jedes Jahr einmal die Missionare, wo über 4000 evangelikale Christen zusammenkommen. Ich weiß, da ist die Hölle hier los. Ja, ich habe das auch schon mal gesehen. Das ist vielleicht schon mal da. Vielleicht ein paar konkrete Fragen. Was denkt ihr über andere Religionen, zum Beispiel den Buddhismus oder den Islam? Wenn in der Bibel steht, dass Jesus gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn das hungert durch mich, dann muss ich das ernst nehmen. Jetzt habe ich die Hälfte wieder nicht verstanden. Also Jesus hat selber gesagt, einer seiner wörtlichen Ausführungen war, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das heißt, dass ohne Jesus eine Beziehung zu Gott in dem Sinne nicht möglich ist. Ah, das heißt, die anderen sind im Unrecht. Ich möchte mal so sagen, haben die komplette Wahrheit noch nicht dabei. Ah, die komplette Wahrheit habt ihr. Ich muss sagen, die komplette Wahrheit steht in der Bibel drin. Und es gibt viele, die Bibel auch zu Rate ziehen. Und ich denke, da sind sie schon mal nah dran. Also ein Buddhist oder ein Moslem ist in deiner Interpretation ein Ungläubiger. Das finde ich ein bisschen sehr hart ausgedrückt. Es ist so, dass ich diese Menschen... Aber sie sind auf dem falschen Weg. Ja. Okay, das sagen natürlich die extremen Islamisten auch. So sagen, sie sind auf dem richtigen Weg, aber noch nicht am Ziel angelangt, so würde ich mal sagen. Ne? Ich lehne in jedem Fall Gewalt ab und es geht mir auch nicht darum, einen Moslem oder Buddhisten zu bekehren. Es geht vor allem um die Leute, die noch nicht wissen, was sie für sie ihr Leben richtig sehen. Ne? Gut, aber ihr sagt eben nicht ganz, ganz eindeutig, okay, das ist eine andere Form des Glaubens, den akzeptieren wir genauso. Es geht nur darum, dass man an Gott glaubt. So redet ihr nicht. Ihr sagt, die Wahrheit liegt in dieser bestimmten Gottesdefinition, wie ihr sie in der Bibel findet. Ja, und zwar, wenn jetzt gesagt wird, Allah und Gott ist doch alles dasselbe. Das ist definitiv nicht richtig. Wenn du zum Beispiel dir die Suren durchliest, Allah ist der Gott, der zwei Himmel und Erde gemacht hat, aber der die Menschen sozusagen gesagt hat, macht mal. Und das ist bei Gott ein bisschen anders. Er sagt, ich würde gerne daran beteiligt sein mit euch dabei. Und das ist ein Unterschied. Und also eine klare Abgrenzung zu anderen Religionen, die sind auf der falschen Fährte. Wie sieht es mit Sexualität vor der Ehe aus? Ich kann nur sagen, ich halte es nicht für gut, aber wir sind alles Menschen und ich würde es nicht empfehlen, aber wenn jemand meint, das muss sein, dann sage ich da, ja okay, das ist deine Entscheidung. Warum würdest du es nicht empfehlen? Wer im Glashaus sitzt, soll ich mit Steinen werfen, ne? Ich habe nicht verstanden. Aber wer im Glashaus sitzt, der soll nicht mit Steinen werfen. Das wenn heißt, du hattest auch Sex vor der Ehe? Ja, hatte ich. Und ich fand es nicht gut. Also ich meine im Nachhinein. Und weil ich mich da in Situationen gebracht habe, die nicht gut waren. Ne? Darf ein Evangelikaler onanieren? Es steht nämlich nicht in der Bibel, dass er nicht darf, ne? Naja, da gibt es schon so eine, im Alten Testament gibt es schon so eine Stelle. Da muss man den Zusammenhang mal lesen, das ist ganz wichtig. Ne? Was ist da gewesen? Da war die sogenannte Derivat-Ehe, weil der eine sagte, ich will nicht, dass die Kinder, die ich jetzt mit der Frau zeuge, die sind ja dann nicht meine offiziell. Ne? Und okay. Deswegen hat das dann nichts gehabt. Wie, also, wie ist es mit Homosexualität? Ich persönlich kann es nie nachvollziehen, weil ich nicht bin. Und aber ich kann, da kann ich nicht genau sagen, was ist gut oder nicht gut. Was ich nicht gut finde, ist, dass fast jede Sendung auch gerade so eine Art Alibi-Homosexuelle da drin hat. Ich guck dir Lindenstraße oder sonst was an oder Denver Clan. Und dass dem Thema eine dermaßen Intensität beigemessen wird, die dem gar nicht zusteht. Hast du Kinder? Ja, habe ich. Wir haben ganz andere, Probleme. Nehmen wir mal an, dein Sohn sagt zu dir, Papa, dann sagt die Tochter, ich bin lesbisch. Was sagst du? Ja, wenn du das meinst, dann ist das so. Kann ich nicht ändern. Das ist letztendlich auch eine Sache, wo du selber mal gucken solltest, wie du damit umgehst. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wäre sie weiter wie ein homosexueller junger Mann auch in eurer Gemeinde willkommen? Ja, in jedem Fall. Ihr würdet sagen, okay, das kann man so machen, das ist private Sache. Ich habe genügend Mütter, die in diesen Problematiken stehen. Und wir lehnen in keinster Weise, egal was für eine Person da ist, Leute ab. Dass ich persönlich... Habe ich zum Beispiel ganz andere Geschichten, kenne ich aus evangelikalen Gruppierungen. Ja, ich kenne aber auch andere, die sehr positiv sind. Das das ist jetzt ein Wort. Du bist ein Pastor, ein Prediger aus einer evangelikalen Gemeinde und du sagst hier in aller Öffentlichkeit, wir haben mit Homosexualität in der Gemeinde überhaupt keine Probleme, kommt bitte das zu. Das habe ich nicht gesagt. Was hast du nicht gesagt. Ah, sondern... Ich habe gesagt, dass wir niemanden... wegen irgendeiner Art und Weise ablehnen. Okay, das ist ja gnädig, aber nee, das ist nicht gnädig, das ist einfach eine Sache, die ist einfach vernünftig und die ist auch, die steht dir mit zu. Aber was sagt ihr denn in der Gemeinde, wenn ein junger Mann in der Gemeinde sagt, vielleicht im kleinen Kreis, ich liebe Männer, was sagt ihr dem denn dann? Ist das Gottes? Ich möchte mal so sagen, es wird ja oft mit dem Alten Testament da scharf geschossen, ne? Es ist dem Herrn ein Gräuel, wenn ein Mann neben einem Mann liegt, ne? Mhm. Es gibt ja die Hook, ich weiß nicht, ob du die kennst, Homosexuelle und Kirche, das ist eine Organisation, klar, die sich selbst, richtig. Ja. Genau. Und die sagen, das ist doch alles Käse, das ist doch Tempelprostitution, wovon da die Rede ist. Kann ich nur sagen, haben sie recht. Und deswegen sehe ich da ganz andere Bibelstellen, die interessant sind. Und zwar im ersten Römerbrief, das erste Kapitel, die am Ende, da steht dann, Gott hat den Menschen sich selbst dahingegeben, dass sie in ihren Lüsten leben, weil sie eben ihn ablehnen als Gott. Und das ist das Problem, das Grundproblem. Also das heißt im Klartext, sag's mal ohne eine Bibelstelle, was sagst du dem jungen Mann? Dass er genauso sündig ist wie wir auch. Dass er genauso sündig ist wie alle anderen Menschen, wir auch, eingeschlossen. Okay, also das heißt ja, ihr dürft gerne homosexuell in unseren Kreisen sein. Es ist okay. Ja, was ich persönlich eben Das glaube ich dir nicht. Ja. Ihr seid so hart drauf. So, pass mal auf. Ich möchte dazu ganz klar sagen. Ehrlich, ich habe da so schlimm. Ich habe da so üble Sachen erlebt schon und gesehen. Ich andere Sachen. Und das ist natürlich das was? Spiegelt das auch wieder, dass wir als Evangelikale sehr eine Freiheit haben, die andere nicht haben. Die besteht wohin? Die besteht darin, dass man unterschiedlicher Meinung sein darf. Ja, natürlich. Aber immerhin sagt ihr habt die Wahrheit gepachtet, indem ihr sagt, eure Religion ist der einzige und richtige Weg, hast du vorhin gesagt. Ich habe es als die erkannt. Das habe ich in meinem Leben erlebt und erkannt. So. Für dich? Wenn andere das anders sehen, dann ist das okay. Aber deswegen, da sage ich ja auch, es geht mir um die Leute, die noch gar nichts erkannt haben, wo, wie mein Vorredner sagt, nee, machen Tod gibt's nicht. Und da kann ich nur sagen, ja, ich muss ihn enttäuschen, den gibt's so. Okay, aber wenn jemand suchend ist, dann verkaufst du deine Sichtweise als die einzig richtige. Als die richtige, das genau. Ist so sehr. Du sagst nicht, es kann auch sein, dass die Sichtweise der Moslems oder der Buddhisten richtig ist. Das sagst du nicht. Von meiner Sicht aus nicht, nein. Okay. Mensch, Jörg, uns läuft die Zeit weg. Aber ich wollte damit wirklich die Differenz geben zu den Amerikanern, die da sehr, sehr eng die Sache sehen. Und auch einige Sachen in der Bibel, die da fragwürdig sind, auch als wörtlich sehen. Also das muss man da schon mal ein bisschen differenzieren. Okay. Nichtsdestotrotz, die Main Message, hast du ja gesagt, ist ja nichts Neues. Und das ist das, was wir glauben und das wir eben sagen, das gibt unserem Leben Sinn und Freude. Gut. Und auch wir haben eine Freiheit, ne? So, dann danke ich dir, dass du uns das dargelegt hast. Ich habe dazu ja auch aufgerufen. Ja, klar. Und dass du es auch mit so einer flammenden Leidenschaft hier gesagt hast, ist es ja auch dein Leben und auch dein Beruf. Ich danke dir vielmals. Mein Beruf ist mein Glaube. Dein Glaube, natürlich, alles. Ja, ist ja alles in einem. Ja. Vielen Dank und ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute, Jörg. Ja, danke gleichfalls. Ne? Dankeschön, tschüss, ciao. Hier ist Bianca. Bianca ist 38. Guten Morgen, Bianca. Morgen, Domian. Morgen, Bianca. Um was geht's bei dir? Ich habe Adipositas. Also ich bin zu dick. Ja. Und habe durch diese Krankheit so einen Pseudotumor. Ein was für ein Tumor? Ein Pseudotumor nennt man das. Das ist, mein Gehirndruck ist zu hoch. Der Gehirndruck ist zu hoch aufgrund eines Tumors im Gehirn? Ja, zu hoch geworden. Ach, ein Pseudotumor, hast du vorhin gesagt. Ja. Pseudotumor. 95% von den Leuten, die übergewichtig sind, leiden unter sowas. Nochmal erstmal grundsätzlich, wie viel wiegst du, Bianca? Ich wiege um 180 Kilo. 180 Kilo. Bei einer Größe? Von 1,72 Meter. Und seit wann hast du diese Beschwerden im Kopf, diesen Pseudotumor? Seit Anfang dieses Monats. Ach so, so frisch ist das. Vorher hatte ich nie Probleme gehabt. Warst du denn schon immer so übergewichtig? Oder eine längere Zeit schon? Seit circa 2 Jahren bin ich übergewichtig. Ach, erst seit 2 Jahren. Wie viel hast du denn vor 2 Jahren gewogen? So um 80 Kilo. Ach, und dann hast du innerhalb von 2 Jahren 100 Kilo zugelegt? Ja, leider. Wie kommt das? Kannst du es erklären? Ja, mein Freund hat sich getrennt. Dann habe ich zu wenig Bewegung gekriegt. Mhm. Hab auch mich um meine Mutter gekümmert. Mhm. Sie war leider pflegebedürftig. Und hast viel so Frust gefuttert? Ja. Mhm. Aber weißt du, wenn man, du hast 80 Kilo gewogen, dann nimmt man nimmt ja nicht auf einen Schlag dann 100 Kilo zu, sondern das ist ja so allmählich. Als du so bei 100, 110 warst, klirrten denn da nicht schon die Alarmglocken bei dir? Ja, ich habe auch versucht, immer abzunehmen. Dann kam auch dieser Yo-Yo-Effekt dazu. Mhm. Und dann sind eben halt mehr Kilos draufgekommen. Mhm. Lebst du heute alleine? Ich lebe alleine. Schaffst du denn überhaupt bei dem Gewicht und jetzt auch noch mit dem Tumor deinen Haushalt? Ja, das schaffe ich. Du kannst auch alleine duschen und ins Bett gehen, das geht alles. Das geht alles noch. Hm. Kannst du auch alleine einkaufen gehen? Ja, das dauert zwar länger, aber das schaffe ich noch. Warst du denn mal in einer Klinik, um das Übergewicht loszuwerden oder zu reduzieren? Ich war in der Kur. Da habe ich auch was abgenommen. Hab eben halt auch versucht, das zu Hause umzusetzen. Aber das hat alles nicht so richtig gefruchtet. Jetzt erklär mir doch nochmal was zu diesem Tumor. Ist das ein bösartiger Tumor? Der ist nicht so bösartig. Aber wenn ich jetzt die Tabletten nicht nehme, dass mein Gehirndruck runtergeht, dann kippe ich irgendwann mal um, falle in Koma und werde sterben dadurch. Kann man denn, also dieser Tumor sitzt irgendwo im Kopf? Ja, und drückt eben halt auf den Sehnerv. Ach, das heißt, du kannst auch gar nicht richtig sehen mehr? sehen jetzt im Moment durch die Tabletten schon. Besteht denn nicht die Möglichkeit, diesen Tumor wegzuoperieren? Nee, leider nicht. Was kann man denn dagegen tun langfristig? Muss eben halt die Tabletten nehmen und abnehmen. Ach so, das heißt, wenn du abnehmen würdest, sogar sehr viel abnehmen würdest, dann reduziert sich der Tumor auch? Ja. Kannst du das erklären, uns medizinischen Laien? Also, ich konnte auf einem Auge nichts mehr sehen. Bin eben halt auch zum Augenarzt gegangen. Der hat eben halt festgestellt, dass ich diese Stauungspupillen habe. Und er hat mich dann auch zum Neurologen geschickt. Und die haben eben halt bei mir Gehirnwasser abgenommen, was bei mir auch sehr schwierig ist. Na, ich meinte mit der Erklärung den Zusammenhang zwischen der Dickleibigkeit und dem Tumor. Wie hängt das zusammen? Das konnten sie mir selber nicht sagen so richtig, aber sie sagten 95% die Leute, die übergewichtig sind, die leiden an dieser Sache dran. Kann das sein, dass dieser Druck dass das so eine Art Scheintumor ist, dass das gar kein realer Tumor ist? Ich glaube schon. Ah, das heißt also, wenn du das Gewicht reduzierst, dass es dir nach und nach besser ginge. Ja. Ah, ich ahne. Ich habe jetzt auch in der Woche, wo ich zu Hause bin, schon 1,2 Kilo abgenommen. Durch eben halt Kalorienreduzierung. Und ich versuche das jetzt auch weiterzumachen. Aber Bianca, die Situation ist ja doch schon sehr ernst. Ja. Hast du denn nicht vielleicht doch mal überlegt, oder du solltest darüber nachdenken, noch mal in eine Klinik zu gehen? Ja. Denn das werde ich wohl jetzt auch machen. Ich werde morgen eine Krankenkasse marieren, ob die mir nicht irgendwie so eine Klinik empfehlen können. Aber ganz dringend, ganz dringend. Das sind 180 oder 179 Kilo, was du da hast. Und du bist richtig krank geworden deshalb. Da muss aber an allen Seiten jetzt was unternommen werden. Selbst könnte man ja überlegen, dann müsstest du dich mal von einem fachkundigen Menschen beraten lassen, ob man eine Magenverkleinerung macht, ein Magenband oder irgendwas dergleichen. Ja. Hast du darüber schon nachgedacht? Ja, habe ich. Aber bei mir ist auch das Problem, Domian, ich habe einen Verwachsungsbauch, weil ich schon zu oft operiert wurde. Ach so. Und da haben sie mir auch schon mal dadurch ein Loch in den Darm reingerissen. Weswegen bist du denn so oft operiert worden? Ich habe zu viele Fisten an Eierstöcken gehabt. Ach so. Boah, da kommt aber auch so viel zusammen bei dir, du Arme. Ja. Mann. Leider. Ja. Also Bianca, dann kam noch dazu, dass meine Mutter letztes Jahr noch verstorben ist. Ja, das haut einen natürlich völlig um und schlägt einen dann zurück. Und das verstehe ich. Wie ist das denn bei dir beruflich? Kannst du irgendwas beruflich noch machen? Ein bisschen? Ich würde gerne beruflich was machen, aber ich finde leider nichts. Was bist du denn vom Beruf? Ich habe leider nichts gelernt. Mhm. Aber ich war so Springerin im Krankenhaus. Ich habe Betten gemacht. Gut, aber das Essen geht ausgetragen und so. Ja, aber das geht ja in deiner jetzigen Verfassung geht das ja nicht. Nee, leider nicht. Das heißt, der allererste Schritt erstmal, dass du dich um dich jetzt kümmern musst, dass du abnimmst. Das ist das Allerwichtigste. Du musst abnehmen. Ich muss abnehmen. Das ist die große Überschrift. Ich muss abnehmen. Ja, das weiß ich. Der erste Schritt ist schon mal getan, sag ich mal. Ist zwar nur ein kleiner, aber wenigstens einen kleinen Erfolg habe ich schon gemacht. Du meinst, dass du jetzt die 1,5 Kilo runtergehungert hast? Ja. Ja, natürlich. Hast du das Gefühl denn, oder hast du bist du in guter Beratung von einem Hausarzt? Ja, mein Hausarzt, der ist super. Ja. Der unterstützt mich auch. Gut. Und wenn ich mit denen rede, dann hoffe ich, dass ich auch in so eine Adipositas-Klinik reinkomme. Also Bianca, die Sendung ist jetzt vorbei. Ich möchte auf jeden Fall dir auch nochmal anbieten, dass meine Psychologin dich anruft. Die kann dir vielleicht auch noch die eine oder andere Adresse geben oder einen Tipp, wie du es am besten schnell organisierst alles. Ja? Ja. Ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass du es schaffst. Und dann bin ich auch sicher, dass es dir wieder besser geht und du wirst auch irgendwann wieder arbeiten können. Ja. Alles Gute von Herzen. Du legst bitte auf und Anna ruft dich gleich an. Ja, okay. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute. Die erste Sendung in dieser Woche in der Technik. Nami Strack. Morgen sind wir auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin. Ciao.